Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Du aber, o Menschensohn, stimme über Tyrus ein Klagelied an und sprich zu Tyrus, die da wohnt an den Zugängen des Meers, die mit den Völkern handelt nach vielen Küsten hin, so spricht der Herr Jahwe: Ja, Tyrus, du dachtest, ich bin die vollendete Schönheit. Mitten im Meere ist dein Gebiet, deine Erbauer haben dich wunderschön gemacht. Aus Zypressen vom Senir bauten sie alle deine Planken, Zedern vom Libanon nahmen sie, um den Mast auf dir anzufertigen. Aus Eichen von Basan machten sie deine Ruder, dein Verdeck machten sie aus Buchsbaumholz von den Inseln der Kethiter mit Elfenbein ausgelegt. Byssus mit Buntstickerei aus Ägypten war der Stoff, den du ausbreitetest, dass er dir als Wimpel diene, blauer und roter Purpur von den Küsten Elisas war deine Decke. Die Bewohner von Sidon und Avad dienten dir als Ruderer, deine Kundigsten, o Tyrus, die sich in dir befanden, waren deine Steuerleute. Die Vornehmsten von Gebal und seine Kundigen waren es, die das Leck in dir ausbesserten, alle Seeschiffe samt ihren Matrosen waren bei dir, um deinen Handel zu betreiben. Leute von Paras und Lut und Put waren in deinem Heer als deine Krieger, Schild und Helm hingen sie in dir auf, sie verliehen dir Glanz. Die Avaditer und andere Völker waren an deinen Mauern ringsum, und Zemariter waren auf deinen Türmen. Ihre Schilde hingen sie rings an deinen Mauern auf, sie machten deine Schönheit vollkommen. Tarsis handelte mit dir wegen der Menge von allerlei Gütern. Silber, Eisen, Zinn und Blei brachten sie auf deinen Markt. Javan, Tubal und Mesech, die trieben Handel mit dir, Sklaven und Ernegeräte lieferten sie dir als Ware. Die vom Hause Togarma brachten Gespanne und Reitpferde und Maultiere auf deinen Markt. Die Rodier trieben Handel mit dir. Viele Küsten waren dir als Handelsgebiet unterworfen, Elfenbeinhörner und Ebenholz entrichteten sie dir als Tribut. Aram handelte mit dir wegen der Menge deiner Erzeugnisse, karfunkelrotem Purpur, Buntstickerei, Byssus, Korallen und Jaspis brachten sie auf deinen Markt. Juda und das Haus Israel trieben Handel mit dir. Weizen von Minnit und Wachs und Honig und Öl und Mastix lieferten sie dir als Ware. Damaskus handelte mit dir um die Menge deiner Erzeugnisse, wegen der Menge von allerlei Gütern, mit Wein von Helben und Wolle von Zacha. Und Wein von Usal brachten sie auf deinen Markt, kunstvoll bearbeitetes Eisen, Kassia und Kalmus lieferte man dir als Waren. Dedan trieb Handel mit dir in Satteldecken zum Reiten. Arabien und alle Fürsten von Kedar, sie waren als Händler mit Lämmern und Widdern und Böcken unter deiner Botmäßigkeit, darin handelten sie mit dir. Die Händler von Saba und Rema trieben Handel mit dir. Die beste Sorte von Balsam, sowie allerlei Edelsteine und Gold brachten sie auf deinen Markt. Haran und Kalne und Iden waren deine Händler, Assur und ganz Medien trieben Handel mit dir. Sie handelten mit dir in Prachtgewändern, in Mänteln von blauem Purpur und Buntstickerei und in Kisten voller Teppiche und in gewickelten und festgedrehten Schnuren auf deinem Markte. Tarsisschiffe vertrieben deine Waren, und du wurdest vollgefüllt und sehr belastet inmitten des Meers. Auf die hohe See brachten dich die, welche dich ruderten, der Ostwind zertrümmerte dich inmitten des Meers. Deine Güter und deine Handelsartikel und deine Waren, deine Matrosen und Steuerleute, die welche deine Lecke ausbesserten, und die, welche deine Waren vertrieben, und alle deine Krieger, die sich in dir befinden, und die ganze Volksmenge in dir werden mitten ins Meer sinken am Tage deines Falls. Von dem lauten Geschrei deiner Steuerleute werden die Tiefen erdröhnen. Da werden dann alle, die das Ruder handhaben, von ihren Schiffen herabsteigen, die Matrose, alle Steuerleute des Meers werden das Land betreten. Und sie werden Klageruf über dich laut werden lassen und jämmerlich schreien und Staub auf ihre Häupter werfen, sich mit Asche bestreuen. Sie werden sich deinetwegen eine Glatze scheren und sich mit Traugewändern umgürten und über dich weinen mit bekümmerter Seele in bitterer Trauer. Und in ihrem Jammer werden sie ein Klagelied auf dich anstimmen und über dich wehklagen, wer war wie Tyrus eine Pracht inmitten des Meers. Als deine Waren dem Meer entstiegen, sättigtest du viele Völker, mit der Menge deiner Güter und Waren bereichertest du Könige auf Erden. Nun bist du gescheitert und aus dem Meere verschwunden, in die Tiefen des Wassers sind deine Waren und die ganze Volksmenge, die in dir war, gesunken. Alle Bewohner der Küsten sind entsetzt über dich und ihre Könige schaudern unheilvollen Angesichts. Die Krämer unter den Völkern pfeifen dich aus, ein jähes Ende hast du genommen und bist dahin für immer.